sind Wolken und Dunkel. Und seines Thrones Macht ist Gerechtigkeit. Feuer geht vor ihm her, vernichtet alle seine Feinde und Verleumder. Schrecklich erhellend Blitze alle Sünde, leuchtend und blendend. Alle Welt sieht es und schaudert. Berge zergehen in nichts vor dem Herrn, vor dem Mächtigen. Alle Völker schauen ihn, die Himmel künden sein.